Ihr hört den Sunday-Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Sender. Kombinat und auch zu hören als Austausch-Sendung bei Radio T in Chemnitz zum Beispiel, Radio Korax in Halle und auch noch Radio Störfunk in Schwäbisch Hall, da die Ecke irgendwo. Und ich muss erstmal sagen, wer das gerade eben war. Das war eine Band namens Babe, die kommen aus England, machen so ein bisschen Falsettgesang Richtung, wie man das kennt von den, na, was fällt mir gerade nicht ein hier, Wild Beasts zum Beispiel, genau. Ihr Debütalbum Valerie Flightly ist vor ein paar Tagen erschienen. Babe hörten wir gerade mit dem Track Falling in the Apples. Und bevor wir weitermachen mit den Konzerttipps, es sind gar nicht so viele diese Woche, ein bisschen Musik hier von einer Band namens God Loves Facts. We'll be right back. Das war der Track Pale Saints von God Loves Facts. Die kommen angeblich aus New York. Ich glaube es nicht so wirklich, weil das klingt schon so ein bisschen deutsch, zumindest vom Gesang her und auch von dem ganzen Instrumentarium her. Klingt eher wie so eine Berliner Kombo, die versucht einen auf Shellac oder auf Sonic Youth zu machen. Vom Album As We Took a Power Nap, der Track gerade eben. Hier geht's weiter jetzt mit den Konzerttipps und es geht los mit den Minor Alps, eine Band, die am Mittwoch in der Prinzenbar spielt. Das ist der 30.04. Tanz in den Mai sozusagen. Hier kommen die Minor Alps mit Far From the Roses. From the bread and the firewood, the sharpener and wagon. From the pasture and high street, given tree and village green. To hear, to what this is, whatever that is. They say where you're at. Dragon crease stone for men and sled. Over crevasses you can fall to your death. From the bread and the fire with the sharpener and wagon. From the pasture and high street, given tree and village green. This is whatever that is. They say where your head is where your home is. Racing leaves on a shallow stream in a concrete pipe, pretending they're horses. And they say where your The Roses, das waren die Minor Alps, zwei gute alte Bekannte des Indie-Pops. Zum einen ist da Matthew Cause dabei, der Frontman und Songwriter von Nader Surf, eine New Yorker Band. Und dann noch Gianna Hatfield, Die ist bekannt geworden als Sidekick von Evan Dando bei den Lemonheads, vor allen Dingen bei dem Album It's a Shame About Ray, wo sie kongenial mit Evan Dando das Songwriting machte und auch mitsang und Bass spielte und sowieso damals die beste Lemonheads-Platte mit rausbrachte sozusagen. Die beiden also hier, Gianna Hatfield und Matthew Kors, sind die Minor Alps, haben letztes Jahr im Herbst mit Get There eine sehr, sehr schöne Platte veröffentlicht und spielen jetzt live am Mittwoch in der Prinzen Bar und das Ganze ist der Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Wir haben einen weiteren Track vom Album und zwar Maxen. Maxon and a 5-watt amp. No 9-volt, and now I walk to the store. Should be taping boxes, gotta move some things. Keep promises and calendars. But I slip off into dreamland, the waking kind, the walking off, the clearing mind. Some margin, room to think, one more day I'm on the brink. Too many questions, I'm slow to react. I run to dreams and run from facts. Something hurts, I don't know what it is. Maxen, nochmal hier ein Track von den Minor Alps, alias Matthew Kors und Gianna Hatfield. Die beiden könnt ihr live erleben in einer wirklich angenehmen, kuscheligen Atmosphäre und zwar in der Prinzenbar. Da spielen die Minor Alps am Mittwoch, den 30. April. Im Molotow zu Gast ist Mr. West. Der macht ziemlich verschrobenen, ja, weiß ich, so ein Hip-Hop dazu sagen. Am Mittwoch, wie gesagt, ne, Mr. West im Molotow hier ein Songbeispiel. Der Track heißt Elemental heißt er. The sun and the moon, the land and the sea. Up the beach, flip, flop, my heart is out of reach. Tippy, tippy toe round your sun umbrella. Your third eye was open, but I'm such a sneaky fella. The sun and the moon, the land and the sea. Mr. West mit seinem Track Elemental. Könnt ihr live erleben im Molotow am Mittwoch, den 30. April. Ebenfalls auf der Bühne an dem Abend sind dort Melt Banana. Die machen eher lautere Musik. Am Donnerstag dann, den 1. Mai, könnt ihr ausschlafen, weil Tag der Arbeit. Ne? Müsst ihr nicht irgendwie früh raus, hoffe ich zumindest für euch. Und dann abends ganz entspannt in die Hasenschaukel schaukeln. Dort spielt The Marble Man, ein Singer-Songwriter-Projekt aus Süddeutschland. Hier mit dem schönen Song Holden. you're not my friend. And with your heart, oh so pure, you're set to go. Flowers bloom on a wedding dress and find their way through the coziness. Neon signs of skin and bones, darkened and we'll burn the throne at last. Hold on, won't you wait for me? Go ahead, cause I might not be able to follow you. Hold on, won't you wait for me? Go ahead, cause I might not be able to follow you. Marble Man hörten wir. Der Track Holden vom Album Later Phoenix, auch schon ein paar Tage älter, aber was Neueres habe ich nicht von ihm. The Marble Man spielt live am Donnerstag, den 1. Mai in der Hasenschaukel. Am Freitag dann sind Abby zu Gast im Übel und Gefährlich. Abby sind so eine Indie-Pop-Band aus Berlin, die auch vor kurzem ihr Album Friends and Enemies veröffentlicht haben. Davon hören wir hier den Track Streets. I'm Das waren also Abby. Die spielen am Freitag, den 2. Mai im Übel und Gefährlich. Dann findet vom 2. bis zum 17. Mai, also 2 Wochen lang, in Hamburg das Blurred Edges Festival statt. Da geht es um experimentelle Musik. Insgesamt gibt es in den 2 Wochen 46 Veranstaltungen in 28 verschiedensten Orten, die sehr unterschiedlich sind. Vom Golem über den Mojo Club bis hin zum Gängeviertel, Westwerk, Kunstverein, auch bis hin zum kleinen Wartehäuschen Döns im Museumshafen Övelgönne. Und wer da mal reinschnuppern möchte, was es dort alles gibt, am besten mal online schauen auf der Homepage von Blurred Edges Festival. Da ist das Programm im Detail nachzulesen. Dann noch 2 Tipps, wo ich leider die CDs zu Hause liegen gelassen habe. Ich dem Luck. Und zwar am Sonntag, den 4. Mai, spielt Chet Faker, ein Sänger aus Australien, der auch hier schon mal vor 1-2 Wochen im Programm war, im Übel und Gefährlich. Und am gleichen Tag sind The Pack AD, sind eher ein bisschen rauer von der Gangart her, im Hafen entlang, wie gesagt, beide CDs zu Hause liegen gelassen. Schande auf mein Haupt. Weiter geht's zu neuer Musik mit den New Bums. Neues Projekt von Ben Chesney, den kennt man von 6 August of Admittance. Von seinem Album Voices in a Rented Room, hier der Track Black Bow. There's a black bow at my window, and the leaves scratch at the pane. Then the limbs I watch a little tip of glow, as the wind pushes the rain. There's a wheelbarrow in my backyard, full of rusty holes where the crows all drink. Every year the mud takes a little deeper. It's almost enough to make you. Maps of land and sea. out of the house, in and out of the house, all day. Here come our pockets, here he comes, weathering traffic on the ones. Choppers, construction, it's a swamp, it's a swamp out there. Here come old pockets, turn around, turn the key. In and out of the house, in and out of the house, in and out of the house, in and out of the house, in and out of the house. Oh, baby, here come old pockets again. Tell me, it's a swamp out there, all gray, all day. He got a fortune and problem, and here he come again. He wanna love me like a rocker. City bus plumbed up, motherfucker. Sex grip, enemy, peanut butter. Last time we have a until he died. Clap my hands, back to life, back to life. Surprise. Your eyes on the knee. Please don't, please don't, please don't tell me. Zirpen die Grillen bei diesem Track hier von Dear Rider. Das ist die Band von Todd Rittman. Der hat früher mal bei US Maple musiziert. Dear Rider, neues Projekt von ihm. Da ist gerade mit Chills on Glass eine neue Platte erschienen. Die dritte dürfte das sein. Ziemlich krachige Angelegenheit, wenn ihr mich fragt. Nicht unbedingt immer mein Fall. Track gerade hieß Sex Grip Enemy. Entspannter geht's zu bei The Soft Hills, eine Band aus den USA, die ihre Heimat im Nordwesten dort haben und mit Departure eine Platte veröffentlicht haben, schon vor einiger Zeit. Davon hier der Track Golden Hour. Fast. Wunderbarer 60s-Pop hier mit den Woods, einer Band aus New York kommen sie. Haben letzte Woche hier das Album der Woche gestellt. Das heißt With Light and With Love und der Track hat eben hieß Shining. Und die Platte ist wirklich ganz, ganz toll. Wenn ihr so ein bisschen 60s-Appeal mögt, dann solltet ihr euch das unbedingt mal genauer anhören. Auch die nächste Platte ist sehr 60s-lastig, aber mehr Richtung Folk, weniger auf, sag ich mal, Gitarrensoli getrimmt. We Are Catchers. Die kommen aus England und haben auch vor kurzem ihr Debütalbum selbst betitelt veröffentlicht. Wir hören daraus den Track 1000 Steps. Can we begin? Say no more. Lauter Track, in diesem Fall ungewohnt für Hauschka, der sonst eigentlich eher ruhigere Töne anschlägt auf seinem neuesten Album Abandoned City. Da ist wohl auch mal etwas mehr in die Tasten gehauen werden, wie bei dem Track Barker will gerade eben. Letzter Track in der zweiten Stunde kommt heute von den Eels, alias Mark Oliver Everett. So heißt auch sein neues Album The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett. Hier der Song Where I'm From. Ghost tonight, sitting on the couch last night, catching up on all the time. It's been a while since we got together, and you know that it's often on my mind. So long ago, I left it in the dust, while I was so young and dumb. Ran far away, but I have to admit, I miss where I'm from. Let's have a drink. It's everything that we went through. It wasn't always so bad. We can't forget each other's company and all of the good times we had. So long ago, I left it in the dust, while I was so young and dumb. Ran far away, but I have to admit, sometimes I miss where I'm from. Far away, but I have to admit.